Herzlich willkommen zu meiner ersten Sendung im Freien Radio Berlin-Brandenburg. Manche kürzen das Freie Radio Berlin-Brandenburg auch FR3B ab. Nevertheless kommt hier eine altbekannte Sendung, Mittwochnachmittag um 16 Uhr. Und zwar Radioaktiv Berlin am Mikrofon. Begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Ja, die große Umstellung ist geschafft. Zusammen mit dem Frapo, dem Freien Radio aus Potsdam, mit Kollaboradio, mit dem Pi-Radio-Studio aus der Lottumstraße und dem Studio Ansage aus der Kreuziger ist das Freie Radio Berlin-Brandenburg geboren. Auch wenn wir einen Tag weniger als zuletzt im Pi-Radio-Verbund auf dieser Frequenz übrig gehalten haben, aufgrund merkwürdiger Vorkommnisse der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, so sind wir trotzdem erfreut, etwas Sicherheit für die nächsten 2 bis 3 Jahre auf dieser Frequenz zu haben. Und damit will ich es jetzt auch erstmal belassen. Mehr wird bestimmt auch in anderen Sendungen hier auf der Frequenz kommen. Denn heute gibt es natürlich auch wieder eine neue und aktuelle Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Und das sind die Themen, die wir für euch vorbereitet haben. Zum einen gibt es natürlich Demo-Ticker und die Veranstaltungshinweise. Einiges los in den nächsten Tagen in dieser Stadt, trotz der Jahresendfeiertage. Wir haben eine aktuelle Kolumne von Mumia Abu Jamal, beziehungsweise ist das keine Kolumne, sondern das Grußwort, was er an die Free Mumia Demo in Berlin vor gut 1,5 Wochen gerichtet hat. Das gibt es heute in deutscher Übersetzung zu hören. Und dann wollen wir uns noch einmal mit dem Radiokonzert beschäftigen, was Mitte November für die Freien Radios Berlin und Brandenburg eben veranstaltet wurde. Da gibt es nämlich noch 2 Bands, die bisher hier in der Sendung nicht zu hören waren. Zum einen die Toilets und zum anderen Maske. Von beiden Bands wird es Ausschnitte aus dem Konzert geben und natürlich Interviews, die ich damals auf dem Konzert mit ihnen führen konnte. Ich hoffe, das unterhält euch gut. Und zur Einstimmung hören wir gleich hier einfach mal Toilets. Am 16. November 2018 fand in Berlin-Schöneberg in der Roten Insel genauer ein Solidaritätskonzert für die Freien Radios Berlin-Brandenburg statt. Vor 3 Wochen hatten wir hier in der Sendung schon einen Teil des Programms hier wiedergegeben. Wir hatten Interviews mit den Damsels in Distress, mit den Bloody Marys. Wir haben auch Musik von ihnen gehört. Eine weitere Band, die damals an dem Abend aufgetreten ist, sind die Toilets. Die kommen aus Berlin und Potsdam. Und ich habe ebenfalls mit ihnen ein Interview geführt. Ihr habt gerade schon einen Song von ihnen gehört. Und jetzt hören wir erstmal in das Interview rein. Und danach gibt es noch ein bisschen mehr Musik von ihnen. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O. O. O. Ich bin jetzt hier Backstage. Mit mir ist die Band Toilets. Die spielen heute Abend auch auf dem Soli-Konzert fürs Freie Radio Berlin. Hallo Toilets. Hallo. Hallo. Guten Tag. Huhu Radio. Ja, jetzt gleich in den Vordergrund. Ja, also die Toilets sind ja schon relativ bekannt, sage ich mal so, in Berlin. Wann habt ihr euch gegründet? Was macht ihr so? Wir haben uns im Herbst 2011 gegründet und ich spiele Gitarre und singe und ein bisschen Keyboard. Ich spiele Gitarre, singe und manchmal Bass und Keyboard, genau. Bei mir ist es einfach, ich bin die Schlagzeugerin. Hi. Bass, Gesang, bisschen Keyboard, würde ich sagen. So, ne? Und die Schlagzeugerin singt Background. Das sehr hübsch auch. Das Background. Müsste es gewesen sein. Ja, wir werden das ja gleich hören. Wir machen dieses Interview vor dem Konzert und wir werden das Konzert natürlich auch aufnehmen und das wird dann auch irgendwann im Radio gesendet, wahrscheinlich zusammen mit dem Interview. Ihr habt euch 2011 gegründet, ihr spielt relativ viele Konzerte. Ich habe gesehen, ihr spielt auch öfter mal Soli-Konzerte. Habt ihr denn eine Philosophie, wo ihr auftretet oder wo ihr vielleicht auch nicht auftretet oder was ihr mit eurer Band da machen wollt? Ich würde sagen, wir entscheiden uns eigentlich immer so von Fall zu Fall. Also die erste Frage ist immer, ob wir überhaupt Lust drauf haben. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ja, na, wir hatten auch schon ein Konzert im Huxleys abgesagt, weil wir keinen Bock aufs Huxleys hatten. Weil da auch schon Freibild gespielt hat. Genau. Also so, das ist. Das sollte mit Pisse und Sleaford Mods eigentlich stattfinden. So, okay. Und da haben wir aber abgesagt. Halt. Also Pisse waren sich auch so zwiespältig, die haben dann auch überlegt, ob sie absagen, aber also wir hatten dann wirklich keinen Bock drauf. Okay, ja gut, da wird ja auch schon einiges dran deutlich. Haben die Veranstalter damals das irgendwie kommentiert oder? Na, Huxleys kaufen sich die Leute ja ein, aber also, nee, eigentlich nicht. Das sind meistens Fremdveranstalter wahrscheinlich in solchen Hallen, ne, die dann für den Abend die Halle haben. Naja, genau. Ja. Das war an dem Abend auf jeden Fall auch so. Ja, ansonsten war es, glaube ich, also Parteiveranstaltung auf jeden Fall nicht. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ansonsten ist es wirklich von Fall zu Fall entscheiden wir. Bei welcher Partei möchtest du denn gerne spielen, Daniel? Ja. Bei der Partei, oder? Nein. Ich glaube, wir haben solche Gespräche noch nie geführt, gemeinsam. Ich will da jetzt keinen Unfrieden stiften. Und frage einfach mal, worüber singt ihr denn in euren Texten? Lisa schreibt die meisten Texte. Ich würde sagen, über so Alltagssituationen, die irgendwie herausstechen. Und ja, auch so Gefühlszeug ist auf jeden Fall auch dabei. Also wie stelle ich mir das vor? Du hast den Bus verpasst und bist richtig sauer, oder? Nee, eher so, es gibt einen heißen Typen, der bei mir im Block wohnt und der sieht aus, als wenn er aus den 80er Jahren gekommen wäre. Und deshalb finde ich den total toll und stelle mir vor, wie wir zusammen zu Bonnie Tyler singen. Teenage Kicks. So ein bisschen, ja, in die Richtung geht's. Also einen großen Teenie-Anteil haben meine Texte auf jeden Fall meistens. Wir sind halt auch improvisiert, also dieser... Wir spielen halt und dieser schreibt meistens dann spontan quasi, während wir spielen im Proberaum so ein paar Zeilen auf und dann entwickelt sich was draus, deswegen. Okay. Ja, genau. Und ihr seid ja auch außerhalb Berlins unterwegs und da erlebt ihr ja bestimmt eine Menge. Habt ihr da was, ein paar Anekdoten oder könnt uns erzählen, wie es so on the road im Untergrund des Landes aussieht? Wir waren letztens frisch Fischbrötchen essen. In Flensburg, das war super. Ich habe eine Qualle gesehen. Wir machen tatsächlich mal so kleine Kulturausflüge da aus den Touren. Was hast du gesagt dann? Und nebenbei wird dann auch musiziert, oder? Genau, also die Läden sind eigentlich tatsächlich meistens recht ähnlich wie hier in Berlin, würde ich sagen. Halt manchmal ein bisschen kleiner oder irgendwie ein größerer Teenager-Anteil oder sowas. Genau. Aber sonst, das würdest du wahrscheinlich dann begrüßen, oder? Ja, ich begrüße das sehr. Die machen immer die beste Party. Ja, aber sonst machen wir immer so ein bisschen noch so rundherum mal baden gehen und irgendwie was Schönes essen gehen. Und so ist eigentlich immer ganz gemütlich, unsere Touren, würde ich sagen. Sind ja jetzt auch nicht große Touren, sind meistens nur so zwei Abende-Touren. Also eher am Wochenende so. Genau. Das ist schon so eine ganz spaßige Anekdote von uns hören oder so, ne? Eigentlich. Was da konkret ist, fällt mir nicht ein, aber es ist total oft so, es ist immer so ein 50-50-Ding, als ob es klappt oder nicht. Meistens immer irgendwas ausfällt. Meistens ist es das Keyboard, was ausfällt. Ja, manchmal sind es andere Sachen. Potsdam ist auf jeden Fall so ein Standardort, wo immer irgendwas nicht funktioniert. Deshalb sind die Potsdamer auch davon irgendwie überzeugt, dass unsere Konzerte total durcheinander sind, aber sie mögen uns trotzdem zum Glück. Es war aber mal schlimmer. Wir sind ja ein bisschen professioneller geworden, ein klein wenig. Also, ich weiß nicht, das Internet trügt ja auch, aber ich habe den Eindruck, ihr spielt relativ häufig, oder? Ja, schon. Ja, mittlerweile ja, auf jeden Fall. Aber dafür, dass es uns schon doch ziemlich lange gibt, haben wir jetzt, also so eigentlich erst die letzten, wann haben wir angefangen? Vor 4 Jahren? Nee, Herbst 2011 haben wir. Aufzutreten? Achso, das waren 2 Jahre später dann, 2013. Ja. Ja, das, also so, genau. Also wir haben aber auch bei null angefangen, also niemand konnte ein Instrument. Ich konnte ein bisschen Gitarre spielen und habe auch schon ein bisschen Gesangserfahrung gehabt, aber ansonsten haben wir alle bei null angefangen. Und deswegen hat es erst mal 2 Jahre gedauert, bis wir uns überhaupt mal auf eine Bühne getraut haben. Habt ihr denn einen guten Proberaum in Berlin? Das ist ja auch für viele Bands ein Problem. Ja, Proben der KPU halt. Ja, super. Und der ist super auf jeden Fall. Also so halt sehr günstig und coole Leute und es macht Spaß. Also so finde ich. Das reicht auch vollkommen aus. Das ist, glaube ich, überhaupt ein Problem für Bands, die nicht irgendwie Anbindung an selbstverwaltete Räume haben. Ja. Ne? Also Proberäume sind unglaublich teuer in der Stadt. Ja, da hatten wir echt wahnsinns Glück. Und wahrscheinlich habt ihr da auch zumindest am Anfang auch Equipment gehabt, was ihr nutzen konntet oder so, ne? Na, wir haben im Kuze in Potsdam angefangen zu proben. Und da war das auch ein ziemlich cooler Deal eigentlich. Da hatten wir irgendwie so die Abmachung, dass wir einmal im Monat Tresen machen müssen im Kuze und einmal im Monat die Toiletten von den ganzen Räumen putzen müssen. Dadurch sind wir auch auf den Namen gekommen. Genau, und Eine Anekdote. Und da gab es irgendwie Verstärker und alles und Schlagzeug und so erstmal so umsonst und man konnte es halt mitbenutzen. Das war echt richtig cool. Also so. Läuft das heute noch so, falls im Potsdamer Raum Leute einen Bandraum suchen? Ja, das ist immer noch genau das Gleiche, der gleiche Kompromiss. Man muss kein Geld bezahlen, aber dafür muss man ein bisschen sauber machen und ein bisschen Tresen machen. Sich in die Gemeinde einbringen. Ja, genau. Da bezahle ich lieber Geld. Schon so ein bisschen, ja. Also heute spielt ihr ja fürs Freie Radio Berlin bzw. Potsdam. Das sind ja die Frequenzen in Potsdam und in Berlin, zwar unterschiedlich, aber dasselbe Programm gemeinsam gemacht von Leuten. Habt ihr denn schon vorher mal mit dem Freien Radio zu tun gehabt oder kennt ihr das? Wir kennen es, also ich kenne es, aber auch eher über Tim, also weil ich halt weiß, dass Tim da arbeitet. Okay. Und Tim ein alter Freund ist. Und wie sieht es bei euch aus? Na, ich komme halt aus Potsdam, deshalb höre ich manchmal Radio Frapo irgendwie auch so bestimmte Sendungen und wir hatten auch tatsächlich schon mal... Das mit Eddie, ne? Genau, Eddie, der macht halt auch so eine Radioshow im Radio Frapo und der hat uns auch schon mal live aufgenommen, zusammen mit Jacke wie Hose. Genau, und das dadurch kenne ich eigentlich das Radio, also Freie Radio. Genau. Muss allerdings direkt gestehen, dass ich das selber zum Beispiel nicht höre, weil es bei mir zu Hause nur rauscht, wenn ich versuche, das zu empfangen. Da bist du nicht die Einzige, weil wir haben ja die sozusagen Sende... Anlage des alten AFM-Senders. In Kreuzberg ist das die? Das war eine US-amerikanische Soldatensender, der halt auch in den Raum Potsdam und angrenzend Brandenburg etwas Propaganda gestrahlt hat, aber im Norden Berlins nicht zu empfangen ist. Ja, ich wohne tatsächlich in Neukölln, also im Süden, aber ja, ich weiß nicht. Neukölln gibt es Ecken, wo es gut geht, aber Süden wüsste ich es jetzt gar nicht. Also im Norden Neukölln geht die 88.4 geht da relativ störungsfrei rein. Ja, ich finde es auf jeden Fall super schade, weil ich eigentlich sehr gerne Radio höre, aber meistens dann wie so eine Oma die ganze Zeit Deutschlandfunk. Ja, haben gute Features nachts, höre ich auch manchmal. Ja, es gibt auch andere Leute außer dem freien Radios, die Radio machen können. Nicht viele, aber es gibt sie. Manchmal klingt ja hier etwas Kritik in unseren Sendungen an der Medienanstalt Berlin-Brandenburg durch und das ist auf jeden Fall ein ganz krasser Kritikpunkt, weil es gibt viele Ecken in Berlin, wo diese Frequenz wirklich nicht reingeht, weil die Sendeposition und die Senderstärke einfach zu schwach ist und das ist eigentlich eine Aufgabe, die diese Medienanstalt schon längst hätte regeln müssen. Komischerweise funktioniert es in Potsdam echt ziemlich gut, also auch irgendwie Potsdam West und Potsdam-Babelsberg weiß ich, dass es da gut reingeht. Also ja, das gut anhören kann. Das ist ein Relikt des Kalten Krieges. Na gut, ich wünsche euch heute Abend viel Spaß. Danke. Das letzte Wort habt ihr. Ihr könnt alle grüßen oder auch die Welt verbessern oder was singen. Ist euch überlassen. Hallo Mami. Ich grüße Jacke wie Hose. Ich grüße einfach alle, die ich kenne und danke, dass wir hier spielen dürfen. Ja, genauso machen wir das. Viele Grüße. Eine Sache habe ich vergessen, wenn Leute mit euch in Kontakt treten wollen und jetzt nicht auf so einem Konzert sind, wo sie euch sehen, habt ihr irgendeine Möglichkeit, dass man euch im Internet erreichen kann? Also Facebook. Und Bandcamp. Und Bandcamp. Toilets mit Toy, wie Englisch Spielzeug geschrieben, genau. Ne? T-O-Y. Lettuce ist wie vom französischen Toilette. Nee, oder? Jetzt bin ich mir gar nicht sicher. Richtig? Natürlich, okay. Ja. Auf jeden Fall sieht es französisch aus. Ich habe Französisch gehabt in Verzeihung. Der Schule 2 Jahre. Wer daran scheitert, die Band in der Suchmaschine ihres oder seines Vertrauens zu finden, kann uns natürlich auch anschreiben und wir leiten das dann gerne weiter. Viel Spaß heute Abend. Danke. Tschüss. International, learn it's like fever. Weisbarkeit, was von mir und in Ruhm. Der Casting-Schuss gegen sein Bein ist riesen. Ego, Taktiker, Schummel, Lörn, Schuhn. Generation, Generation, and a lesson, why? Warum ich? Warum du? Eine Generation der Kompromisslosigkeit. Eine Generation der Kompromisslosigkeit. Generation, Generation, Generation, why? Warum ich? Warum du? Generation, why? Generation, Generation, Generation, why? Warum ich? Warum du? Ihr hört Radioaktiv Berlin, seit dieser Woche zum ersten Mal in den freien Radios Berlin-Brandenburg. Und ich berichte von einem Konzert in Solidarität mit eben diesen freien Radios Berlin-Brandenburg. Das fand am 16. November statt, und zwar in Berlin-Schöneberg in der Roten Insel. Die findet ihr in der Mannsteinstraße, sehr schöner, kleiner Veranstaltungsraum. Und wir hatten gerade schon die Band Toilets gehört. Eine weitere Band, die dort auftrat, war Maske. Zunächst hören wir einen Song von ihnen, und dann habe ich ebenfalls ein Interview mit Maske führen können. Backstage beim super Radiokonzert für die freien Radios in der Roten Insel. Ich habe hier die Band Maske zu Gast. Hallo. Moin. Hallo. Hallöchen. Moin. Maske, stellt euch doch mal vor, wer seid ihr, was macht ihr, wie lange gibt's euch schon? Ich bin Hannes, ich singe. Jo, Schlagzeug. Ich bin Gail, ich spiele Bass. Ich bin Jonas, spiele Gitarre. Und ihr habt euch wann gegründet? Ja, das war ungefähr ein Jahr. Ja, vor einem Jahr ungefähr. In der Konstellation, ne? Ja, wir hatten vorher, haben wir irgendwie mit einem anderen Schlagzeuger geprobt, aber das hat irgendwie immer nicht so richtig funktioniert alles. Mit mehreren Schlagzeugern. Zwei hatten wir. Mit Nick war aber geil, eigentlich. Ich habe den Hannes dann getroffen auf dem Festival und haben uns irgendwie gut verstanden. Und dann meinte er so, ich suche einen Schlagzeuger. Und dann habe ich gesagt, ich kann ja mal bei euch einsteigen. Und dann hat sich das so ergeben. Ne? Kann ich mich noch daran erinnern, im Mensch Meier ist dann irgendwie, standen wir da so, haben wir irgendwie... So, und seit einem Jahr seid ihr jetzt als Maske zusammen. Wie seid ihr auf den Bandnamen gekommen? Jonas ist da drauf gekommen und dann fanden wir es eigentlich ganz... Wir haben die ganze Zeit überlegt, hatten irgendwie keinen, so wie es halt standardmäßig, glaube ich, irgendwie so ist. Man weiß immer nie so richtig, gibt halt viele geile Namen, gibt viele Scheißnamen. Und ich finde, Maske ist eigentlich... Naja, die Idee ist ja eigentlich immer so ein bisschen eine Maske... tragen, oder man fragt sich ja so ein bisschen, also welche Maske ist eigentlich die wahre, oder eigentlich sind ja alle Masken, die man trägt, die wahren und irgendwie Den Augenblick. Für den Augenblick, ja. Ja, oder auch fürs ganze Leben, also weiß nicht, wenn man jetzt so man kann halt irgendwie, ich meine, wir Menschen tun die ganze Zeit irgendwelche Sachen und denken, das ist total wichtig und setzen uns zum Beispiel, wenn wir irgendeinen Job haben, irgendwie uns die professionelle Maske auf und tun so, als wenn unser Job total wichtig ist oder was man tut oder so. Letztendlich ist ja die Realität der Menschen eine große Frage und das ist dann vielleicht so ein bisschen der Hinweis dazu, dass quasi man vielleicht auch mal hinter seine eigene Maske oder hinter die Maske der anderen Menschen schauen sollte, um mal ein bisschen so die Tiefgründigkeit der Menschen herauszufinden oder sowas. Aber das kann man so sehen, wenn man will. Oder, auch nicht. Oder halt eben auch nicht, weil der Name halt auch so... Spaß mit der Maske, ne? Genau, so. Also das ist so ein Name, da kann man, wenn man will, kann man so viel labern und philosophieren und dann so Kneipenphilosophie starten. Oder man kann halt auch einfach sagen, ey, wir sind Maske, der Name ist geil und fertig ist. Also für alle, die ihre gesellschaftliche Zurichtung hinterfragen wollen, ist der Name was? Und für alle anderen, die Spaß haben wollen, den Augenblick leben auch. Und Welche Maske auch immer man tragen will, ist ganz dir selbst überlassen. Wie Donald Trump gesagt hat, würde ich eine Maske tragen, würde ich dann diese tragen. Ja. Der Vogel wird hier gar nicht so oft zitiert im Radio. Den Vogel haben wir auch mitgebracht heute. Gut, ich wollte noch fragen, ich habe ja so ein bisschen im Internet schon gesehen, ihr spielt ja jetzt öfter in letzter Zeit. Wie läuft das so? Oder wo spielt ihr? Wo würdet ihr zum Beispiel nicht spielen? Habt ihr da irgendwie eine Bandphilosophie? Was macht ihr gerne? Wir spielen nicht mehr in Menschmeier. Nee, wir spielen nicht in Amerika. Wir spielen nicht in Menschmeier. Grundsätzlich nicht in Amerika. Doch, Amerika, Kalifornien. Musstet ihr da schon viele Anfragen absagen? Ja, ach, na klar. Wir haben eine Kalifornien-Tour gefragt, aber Kalifornien ist ja eigentlich ein eigenes Stück. Und auch Indien. Ja, Indien, ja. Nächste ist schon eine Ansage jetzt. Nächstes Jahr im Winter machen wir Winter of Rock in Indien. Gut, also für alle Berlinerinnen und Berliner, die das jetzt hören, nehmt euch nächsten Winter nichts vor, denn ihr müsst weit fahren, um Maske zu hören. Und das bringt mich auch zu meiner nächsten Frage. Eure Musik, die werden die Hörerinnen und Hörer ja im Radio hören und haben sie in den letzten Wochen auch schon ab und zu gehört. Beschreibt doch vielleicht mal, worüber ihr singt. Habt ihr einen Anspruch in euren Texten oder wie versteht ihr eure Texte? Teilweise, also schon Kritik so, ist oft dabei. Manchmal auch einfach Themen, die einen begleiten, irgendwie das Leben, was man lebt, was man halt so verarbeitet. Meistens quillt es so ein bisschen aus mir raus und dann fuchsen wir das immer noch so ein bisschen ein. Wir haben auch ein paar Lieder, die irgendwie eigentlich, wo jetzt kein großer Text hinter ist, wo eigentlich eher so die Melodik wichtiger ist, aber wir haben schon eigentlich schon viel Gesellschaftskritik drin. Also. Also du schreibst zum Beispiel Textfragmente und dann besprecht ihr die zusammen in der Band, oder? Naja, also eigentlich läuft es ja immer so, wir treffen uns, geil, Johannes und ich machen irgendeinen Sound und Hannes, der hat ja so ein Hirn irgendwie und das kommt ihm so zugeflogen und dann auf einmal, dann passt das irgendwie und dann wird auch mal ein bisschen diskutiert, aber irgendwie, eigentlich muss nur fetzen. Das ist eigentlich wie Freestyle-Rap, nur cool mit Gitarre. Okay. Grüße noch an Gustav, der mir das beigebracht hat. Gustav, wenn du jetzt freies Radio hörst, sei gegrüßt. Gut, ich interviewe euch ja vor eurem Auftritt und das ist ja heute Abend für die Freien Radios. Habt ihr vor diesem Gig, den ihr hier solidarisch für die Freien Radios spielt, schon mal von dem Freien Radio gehört oder von dem Pi-Radio-Verbund? Kennt ihr den? Wir waren schon mal im Radio, Alter. Du hast schon mal gespielt. Wir haben den ersten Maske-Song da sogar gespielt vor einem Jahr. Stimmt, mit Nick als Drummer. Mit Nick als Drummer. Nämlich ein Bier. In Studio Ansage? In der Lottenstraße. Okay, ja, genau. Beim Pi-Radio. Genau, meine Mitbewohnerin ist bei P14 in der Volksbühne und die hat uns dann mit eingeladen. Die arbeiten irgendwie zusammen. Da habe ich noch so Leonard Cohen gespielt. Ja, genau. Story of the Streets. Ja, das war geil. Ja. Das war cool. War cool bei euch. Und hört ihr auch ab und zu mal die 88.4 hier in Berlin? Ich habe kein Radio. Okay. Ich auch nicht. Ich nehme es mir vor für die Zukunft. Ich bin beruhigt. Ich habe gerade eine Studie gesehen, dass in Berlin, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Prozent es waren, aber doch irgendwie so im 60er-Bereich der Bevölkerung Radio vor dem Internet nutzen in Berlin. Ich selber höre sehr viel Radio, aber ich stelle diese Fragen oft an Leute und kriege meistens genau die Antworten, die ihr mir jetzt gegeben habt. Ich frage mich, wer diese 60-70% sind, die erst Radio hören und dann das Internet benutzen. Ja, wir sind halt die kleine neue Internetgeneration, wa? Ja. Ist halt so. Also irgendwie. Also du, das Lesen. Naja, doch schon, ey, voll. Also, ich bin voll internetsüchtig sogar. Ich habe da so einen Internetwecker. Quatsch. Radiowecker. Ja, ich habe einen Internetwecker. Siehst du? Nee, ich habe einen Radiowecker. Auch wenn er nicht so oft gestellt wird. wenn er dann gestellt wird, dann höre ich Radio, ja. Okay. Kiss FM. Kiss FM morgens schön. So 14 mit Kaffee. Uhr. Die neuesten Charts durch. So, wenn Leute mit euch in Kontakt treten wollen, können sie das online machen oder wie ist das am besten? Ja, Bandcamp. Bandcamp ist gut. Also Maske bei Bandcamp suchen oder im Internet. Einfach nach einem Konzert Nummern austauschen müssen. Oder so. Das ist die schönste Variante, genau. Und falls die Leute Sozialphobie haben, dann am Computer einfach Maske Berlin Band googeln oder bei Bandcamp das eingeben, dann findet man das. Okay. Also unsere Internetpräsenz wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten auch steigen, weil wir wollen ja irgendwie noch unser Tape aufnehmen bald. Wir haben ja bis jetzt noch eigentlich gar keine Aufnahmen. Und dann wird sich auch die Bandcamp-Seite ein bisschen verbessern. Ihr habt Aufnahmen. Ja, wir haben Aufnahmen, das ist alles mit iPhone so irgendwie im Studio und so. Ist nicht aber gut geworden. Also ich habe das Handy einfach auf den Boden gelegt. Und dann vor zwei Wochen habe ich einen Song von euch gespielt, das weiß ich. Echt, ja? Ja. Geil. Welchen? Und ich weiß nicht, woher ich den hatte, den hat mir irgendein Radiokollege zugeschoben, weil echt, ich ja? sagen wollte, ich wollte die Bands vorstellen. Und der war auf jeden Fall von einem Sound her präsentabel. Ja, was war denn das für einer, weißt du es noch? Das weiß ich leider nicht mehr, wie der hieß. Ja, nicht irre, weil ja, die Qualität ist eigentlich ganz gut, ne? Ja, 2018. Obwohl es wirklich nur so ein hartes Handy ist. So ein kleines ist. Handy irgendwie auf den Boden gepackt und dann ist wie mit den Kassettentapes früher, nur dass wir jetzt halt irgendwie so unsere Handys dann auf den Boden legen. Gut, also Maske, Band Berlin in der Suchmaschine eures Vertrauens und auf Bandcamp gibt es auf jeden Fall auch schon was zu hören. Und da gibt es wahrscheinlich auch eine Kontaktmöglichkeit. Ansonsten kommt auf die Konzerte und sprecht die Leute direkt an. Danke, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr fürs freie Radio spielt. Und das letzte Wort habt ihr natürlich. Du, du, du, du, du, du. Ihr habt gehört, hier ist schwere Übersteuerung am Werk. Irgendwie ist es uns nicht gelungen, bei Maske eine vernünftige Raumsoundaufnahme hinzukriegen. Das ist schon ein Mixdown aus einem Pultsignal und einem Raumsignal, was dort aufgenommen wurde. Leider war das wahrscheinlich so laut, dass es übersteuert hat. Und ich denke, ihr könnt vielleicht trotzdem einen Eindruck gewinnen, dass das eine sehr interessante Band ist. Maske macht einen Sound, der sehr eigen ist und eher ungewöhnlich und einen in andere Sphären und Zeiten versetzt, die wir hier so in Berlin nicht so oft auf Punkrock-Bühnen geboten bekommen. Das ist das Ende meines Berichts, meines zweiten Berichts bereits, von dem Freien Radiokonzert, was am 16. November 2018 in Berlin-Schöneberg in der Roten Insel in der Mannsteinstraße stattfand. Wir hatten ja vor 3 Wochen bereits einen Bericht, wo 2 weitere Bands, Damsels in Distress und Bloody Marys, vorgestellt wurden. Heute, wie gesagt, die Toilets und Maske. Alles 4 sehr coole Bands. Es hat richtig Spaß gemacht. Es war total gute Stimmung in dem Laden. Und auch wenn das mit unseren suboptimalen Aufnahmen hier vielleicht etwas merkwürdig anmutet, ich würde jederzeit wieder mit bei sowas machen und hoffe, dass das nicht das letzte Soli-Konzert für die Freien Radios Berlin war. Vielen Dank an die Bands und jetzt ein bisschen anderer Radau. Show you. Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Ausgehtipps für diese Woche. Heute am Mittwoch um 18 Uhr, also sehr bald nach dieser Sendung, gibt es in der vierten Welt das Barrikadengespräch. Aneignung und Enteignung zur Wohnungsfrage. Aus dem Veranstaltungstext. Die Häuser denen, die drin wohnen, ist eine griffige Formel aus der Hausbesetzerinnenbewegung. Und die Vorstellung, dass Häuser zum Wohnen da sind, scheint unstrittig. Da Immobilien aber auch als Geldanlagen und Spekulationsobjekte genutzt werden, kommt es derzeit in vielen Metropolen zu Auseinandersetzungen. Wie kann überhaupt noch sichergestellt werden, dass Häuser bewohnbar oder Mieten bezahlbar bleiben? Dieses Barrikadengespräch, heute um 18 Uhr, also sehr bald nach dieser Sendung, in der vierten Welt. Und die vierte Welt findet ihr in der Adalbertstraße 4 in Berlin-Kreuzberg, nahe der U-Bahn-Station Cottbusser Tor auf den Linien U1 und U8. Morgen am Donnerstag um 19 Uhr im Tommy-Weißbecker-Haus gibt es eine Infoveranstaltung zum neuen Polizeigesetz. Auch in Berlin wird ein neues, verschärftes Polizeigesetz, das ASOG, kommen. Trotz des vermeintlich linken Berliner Senats droht die Erweiterung der polizeilichen Rechte und die Ausweitung der Videoüberwachung. Deshalb haben wir als Bündnis gegen das neue ASOG eine Infoveranstaltung mit Gelegenheit zur Vernetzung organisiert. Das Ganze findet statt im Tommy-Weißbecker-Haus in der Wilhelmstraße 9 in Berlin-Kreuzberg. Die nächstgelegene Haltestelle ist die U1 und die U6 Hallisches Tor. Ein Tag später, am Freitag, dann gibt's eine Soli-Party im Supermolli. Aus dem Veranstaltungstext. Rassismus? Scheiße. Transphobie? Scheiße. Punkrock? Geil, geil, geil. Die V36 lädt zu einem gepflegten Exzess. Cocktails, Pogo und Punk vom Feinsten ab 21.30 Uhr. Mit dabei sind Pisse, die spielen Jumpstyle, A Kind of Protest, die spielen Rotzpunk, der Papst, seine Frau und sein Porsche, der spielt extrem Liedermaching. Danach gibt es noch DJs bis in die Puppen. Autosufficiente und Amok 77, Punk, Postpunk, Wave, Cold Wave, NDW. Der Alois geht an das Trans-Guest-Haus in Istanbul, die No Border Kitchen in Lesbos und an eine Schule in Kenia. Das Ganze am Freitag um 21.30 Uhr im Supermolli, Jessner Straße 41 in Berlin-Friedrichshain, nahe dem U- und S-Bahnhof Frankfurter Allee. Und nächsten Montag, manche nennen es übrigens Weihnachten, ist um 22 Uhr im Clash ein Partystart. Hopsen, tanzen, singen und springen mit DJ Bruno. Das Clash ist in der Gneisenaustraße 2A, Berlin-Kreuzberg, Haltestelle U6, U7, Mehringdamm. So, das waren die Veranstaltungshinweise für die kommenden Tage hier auf Radioaktiv Berlin. Weitere interessante Termine findet ihr auf dem Internetblog www.stressfaktor.squad.net. Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de. Kolumne von Mumia Abu Jamal. War against the poor and workers. It is an era of imperial freefall and in support. Wir leben in einer Epoche, in der sich das US-Imperium im freien Fall befindet. In dieser Situation lässt die US-Regierung ganz offen lateinamerikanische Migrantinnen und Migranten aus Guatemala und Honduras an der Grenze zwischen den USA und Mexiko attackieren und Tränengasgranaten auf Mütter und Kinder werfen. Das alles geschieht, nachdem zuvor schon Kinder beim Grenzübertritt absichtlich von ihren Eltern getrennt wurden. Mit diesem grausamen Vorgehen verfolgte die Regierung vor allem das Ziel, die lateinamerikanischen Einwanderer einzuschüchtern und ihnen ein Mindestmaß an menschlichem Mitgefühl vorzuenthalten. Seit jeher haben Staaten Einwanderer zu Sündenböcken gemacht und sie je nach Lage zur Zielscheibe rassistischer Feindseligkeiten gemacht. König Donald I., bekannt als US-Präsident Donald Trump, diffamierte sie als, Zitat, üble Typen, Verbrecher und Gangmitglieder. Zitat Ende. Ja klar, die USA müssen vor Gangstern in Windeln geschützt werden. In Wirklichkeit geht es dabei jedoch nur um eins, den von oben verordneten Klassenkrieg. Arme werden gegen Arme aufgehetzt, Arbeiterinnen und Arbeiter gegen die Brüder und Schwestern ihrer Klasse. Teile und herrsche. Das läuft indes nicht nur in den Vereinigten Staaten von Amerika so, sondern in allen kapitalistischen Ländern. Die Herrschenden in Europa, Nord- und Lateinamerika spielen ihre Macht aus und erzeugen Furcht unter den Menschen, um Arbeiterinnen und Arbeiter gegeneinander aufzuhetzen. Wenn Politiker das Gift der Furcht in der Bevölkerung verbreiten, ist es höchste Zeit für Arbeiterinnen und Arbeiter, sich mit ihren Kolleginnen und Kollegen aller Länder zusammenzuschließen und gemeinsam zu kämpfen. Der Kapitalismus betreibt eine Politik der Spaltung und des Klassenkrieges von oben. Er fördert die Ellenbogenmentalität, um die Menschen gegeneinander aufzubringen, statt dass sie solidarisch zueinander finden. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind nach wie vor das Gefangenenhaus der Nationen. In den USA leben lediglich 5% der Weltbevölkerung. Aber hinter den Mauern ihres Gefängnissystems sitzen 24% aller Gefangenen der Welt. Damit sind die Vereinigten Staaten der größte Kerkermeister dieses Planeten. Im scharfen Kontrast dazu konnten wir in diesem Jahr die Freilassung von Debbie und Mike Africa von der MOVE-Organisation feiern, die beide 40 Jahre im Gefängnis saßen. Aber dieser kurze Moment des Aufscheinens von Helligkeit lässt nur noch deutlicher das finstere Grauen eines Systems erkennen, das Menschen über Jahrzehnte in Hand- und Fußfesseln und in Ketten legt. Er wirft sein Licht auch auf das Unrecht, das Leonard Peltier, einem indigenen nordamerikanischen Aktivisten der Lakota-Nation, angetan wird, den die US-Regierung auch nach mehr als 40 Jahren Haft in US-Bundesgefängnissen nicht freilassen will. Abschließend entbiete ich unseren Genossinnen und Genossen in Deutschland meinen herzlichen Gruß. Hab Dank für alles, was ihr für die Menschenrechte und für die Freiheit tut. On the move from imprisoned nation. This is Mumia Abu Jamal. Soweit Mumia Abu Jamal. Dieser Text von ihm erschien am Montag, den 17. Dezember 2018 in der Tageszeitung Junge Welt. Die originale Version veröffentlichte Prison Radio am 29. November 2018 unter dem Titel War Against the Poor and Workers. Die deutsche Übersetzung ist vom bundesweiten Free Mumia Netzwerk, in dieser Version jedoch versehen mit Änderungen von Jürgen Heiser. Eine Anmerkung der Tageszeitung Junge Welt. Bei diesem Text handelt es sich um eine von Mumia Abu Jamal selbst gesprochene und vom Prison Radio Project in San Francisco aufgezeichnete Grußbotschaft. Sie richtete sich an die Kundgebung, bei der am 9. Dezember anlässlich des 37. Jahrestags seiner Verhaftung und aus Protest gegen die moderne Sklaverei im gefängnisindustriellen Komplex der USA rund 100 Menschen vor der US-Botschaft in Berlin demonstrierten. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Hi. Yo, peace, y'all. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, y'all already know. Free them all. Free Mumia. Free Mumia. You can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Sunday, don't get on my knees to pray, don't memorize the books of the Bible, got my own special way. I know Jesus loves me, maybe just a little bit more. I fall down on my knees every Sunday at Zarell Lee's candy store. Well, I've got to be a chocolate Jesus, make me feel good inside. Got to be a chocolate Jesus, keep me satisfied. Well, I don't want no apples, apples. Don't want no almond joy. There ain't nothing better than suitable for this boy. Well, that's the only thing that can pick me up. It's better than a cup of gold. You see, only a chocolate Jesus can satisfy my soul. Şu an Radyoaktif Berlin dinlemektesinizdir. Radyoaktif Demo Ticker. Donnerstag um 15:30 Uhr. Kurfürstendamm 177, Syndikat bleibt. Kiezkultur von unten erhalten und verteidigen. Eine Kundgebung für den Erhalt der Kollektivkneipe Syndikat. Wir wollen unseren Eigentümern lautstark zeigen, dass wir bleiben wollen. Deshalb treffen wir uns vor der Pierce Global Real Estate Germany am Kurfürstendamm 177. Kommt zahlreich und lautstark! Ja, das war kurz und knapp der Demo-Ticker für die kommenden Tage in Berlin. Weitere interessante Termine aus der wunderbaren Welt des Widerstands findet ihr auf dem Weblog www.stressfaktor.squad.net. They found her in a small grove of trees, and lonesome was the place where Georgia was found. She's too young to be out on the street. I was in God watching. I wasn't God listening. I wasn't God there for Georgia Lee. I'd have said she couldn't keep Georgia from dropping out of school. I was doing best that I could. Oh, but she just kept running away from this world. These children are so hard to raise good. Why wasn't God watching? Why somewhere a baby is crying for mom. Why wasn't God watching? Wir können diese Frage Tom Waits nicht beantworten. Anyway, die Sendung neigt sich jetzt dem Ende zu. Sie ist eigentlich fast zu Ende. Ich möchte nochmal auf unseren Podcast verweisen. Den könnt ihr in wenigen Stunden dann auf unserem Weblog finden. Der heißt www.radioaktivberlin.blogsport.de. Und das letzte Wort hat in dieser Sendung wie immer der gefangene Radiojournalist Mumia Abu Jamal. Das wird so lange bleiben, bis er frei ist. Und bis dahin macht's gut, beziehungsweise bis nächste Woche macht's gut. Am Mikrofon verabschiedet sich Markus. Tschüss. My name is Mumia Abu Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu Jamal.